Erst als Jeremia dem gesamten Volk alle Worte von Jahwe, ihrem Gott, bis zum Ende mitgeteilt hatte, war die Rede abgeschlossen. Zweiter daraufhin sagten Asaja und Johanan zu Jeremia, dass er lüge, weil Gott ihm angeblich nicht verboten habe, nach Ägypten zu ziehen. Dritter sie behaupteten, dass Baruch ihn gegen sie aufhetze, damit sie den Chaldäern ausgeliefert und getötet oder nach Babel verschleppt würden. Vierter Johanan und die anderen Anführer weigerten sich, dem Befehl Gottes zu folgen, im Land Juda zu bleiben. Fünfter stattdessen nahmen sie alle Menschen mit, die zuvor aus anderen Ländern nach Juda zurückgekehrt waren, um dort zu leben. Sechster zu dieser Gruppe gehörten Männer, Frauen, Kinder und die Königsdichter, sowie der Prophet Jeremia und sein Begleiter Baruch. Siebter da sie nicht auf Gott hörten, zogen sie nach Ägypten und kamen schließlich in der Stadt Tachpanes an. Achter in Tachpanes empfing Jeremia eine neue Botschaft von Jahwe, die er dem Volk mitteilen sollte. Neunter Gott befahl ihm, große Steine im Mörtel am Eingang des Palastes in Tachpanes zu vergraben, während die Männer aus Juda zusahen. Zehnter er sollte verkünden, dass Gott den König von Babel schicken werde, damit dieser seinen Thron über diesen Steinen errichtet. Elfter wenn der König eintrifft, wird er Ägypten bestrafen, wobei die Menschen entweder durch Krankheiten sterben, verschleppt oder im Kampf getötet werden. Zwölfter er wird die Tempel der ägyptischen Götter verbrennen und das Land so mühelos verlassen, wie ein Hirte seinen Mantel umlegt. Dreizehnter schließlich wird er die heiligen Säulen in Ägypten zerstören und alle Tempel der fremden Götter in Brand setzen.